Ich bekenne mich zum Gleisdreieck. Es ist ein Sinnbild und ein Anfangsbrennpunkt eines Lebenskreises und fantastisches Produkt einer zukunftsverheißenden Gewalt. Es ist Mittelpunkt. Alle vitalen Energien des Umkreises haben hier Ursprung und Mündung zugleich, wie das Herz Ausgang und Ziel des Blutstromes ist, der durch die Adern des Körpers rauscht. So sieht das Herz einer Welt aus, deren Leben Radriemen, Schwung und Uhrenschlag, grausamer Hebel, Takt und Schrei der Sirene ist. So sieht das Herz der Erde aus, die tausendmal schneller um ihre Achse kreist, als es Tag- und Nachtwechsel uns lehren will, deren unaufhörliche, unsterbliche Rotation Wahnsinn scheint und Ergebnis mathematischer Voraussicht ist, deren rasende Schnelligkeit sentimentalen Rückwärtssehern brutale Vernichtung innerlicher Kräfte und heilenden Gleichgewichts vortäuscht, aber in Wirklichkeit lebensspendende Wärme zeugt und den Segen der Bewegung. In den Gleisdreiecken, Gleisvielecken vielmehr, laufen die großen, glänzenden, eisernen Adern zusammen, schöpfen Strom und füllen sich mit Energie für den weiten Weg und die weite Welt. Adern-Dreiecke, Adern-Vielecke, Polygone, gebildet aus den Wegen des Lebens. Man bekenne sich zu ihnen. Schüchtern und verstaubt werden die zukünftigen Gräser zwischen metallenen Schwellen blühen. Die Landschaft bekommt eine eiserne Maske.